I want to talk about a life of discipline today. Heute möchte ich über ein Leben von Disziplin reden. A subject I really, really love to teach. Und ich liebe es, darüber zu lehren. Something I've taught my people in Poland. Das ist etwas, was ich meinen Leuten in Polen schon oft gelehrt habe. 1 Corinthians chapter 15, verse 46. Schau, was die Bibel sagt im 1. Korinther 15, 46. However, the spiritual is not first, but the natural and afterwards the spiritual. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Und danach kommt das Geistliche. Life of discipline. Was hat denn das zu tun mit dem Leben von Disziplin? First the natural, then comes the spiritual. Zuerst kommt das Natürliche und dann kommt das Geistliche. 40 years I've been serving Jesus this year. Ich diene jetzt schon 40 Jahre den Herrn. 52 years I've been a Christian. Und 52 Jahre bin ich schon ein Christ. Ich habe in verschiedenen Kontinente gelebt. Ich habe die Welt bereist. I don't know how many people who are in the Christian world. Und ich weiß nicht, wie viele Leute ich kenne in der christlichen Welt. I cannot remember one person ever. Aber ich kann mich an keine einzige Person erinnern. Who was disciplined spiritually, but not disciplined physically. Geistlich diszipliniert war, aber nicht im Natürlichen oder im Körperlichen. Schaut, das ist ein Prinzip von der Schrift. Not disciplined naturally, physically, you're not going to be disciplined spiritually either. Wenn du im Natürlichen nicht diszipliniert bist, dann wirst du es auch im Geistlichen nicht sein können. Ein spiritueller Mensch damit. People try to convince me for a long time that natural discipline is not important. Und Leute haben mich schon seit langem versucht zu überzeugen, dass die körperliche Disziplin nicht wichtig sei. Ja, Reinhard, du bist zu extrem. Du exercise? No. Früh morgens aufstehen, um Übungen zu machen? Nein. No. Vorsichtig essen? Nein. Listen, my friend. Aber hör zu, mein Freund. Natural, then the spiritual. Zuerst kommt das Natürliche und dann kommt das Geistige. People who are not disciplined in their natural life are also not disciplined in their spiritual life. Leute, die im Natürlichen nicht diszipliniert sind, sind auch im Geistlichen nicht diszipliniert. Also spiritual. Bring me somebody who is absolutely not disciplined or undisciplined physically, naturally. Bring mir jemand, der im natürlichen Leben überhaupt nicht diszipliniert ist. And let's look at the life. Und wir schauen dann im geistlichen Leben. They have a disciplined prayer life. Wir werden schauen, ob diese Person ein diszipliniertes Gebetsleben hat. Life of relationship with Jesus. Wir werden schauen, ob diese Person ein diszipliniertes Leben mit Jesus hat. Let's see if they have a disciplined life of studying the Bible. Wir werden sehen, ob diese Person ein diszipliniertes Leben hat im Bibellesen. You're gonna find out they don't. Und ihr werdet herausfinden, dass sie das nicht sind. No, Paul was an extreme disciplined person. Wisst ihr, Paulus war eine extrem disziplinierte Person. In beiden. Naturally and spiritually. Im Natürlichen und im Geistlichen. You know, look at this. Und wisst ihr, schaut. The Bible actually has more scriptures against laziness than it has against sexual immorality. In der Bibel findet man mehr Schriftstellen gegen Faulheit denn gegen Unzucht. Doesn't mean sexual immorality is not an important thing. Bedeutet das, dass Unzucht nicht etwas Schlimmes ist? Never. Nein, sicher nicht. It's very important. Das ist sehr schlimm und sehr wichtig. It'll destroy your life. Weil das kann dein Leben zerstören. What I want to say is this. Aber was ich damit sagen möchte, ist das. There's so much hypocrisy inside of the Christian world. Da gibt es so viele Heuchelei in der christlichen Welt. The moment sexual immorality is committed, everybody screams, shouts and wants to crucify and stone the person. Wisst ihr, von Moment an, wo jemand Unzucht getrieben hat, da schreit man diese Person und will sie bis steinigen. Now, does that sin need to be dealt with? Und muss diese Sünde behandelt werden? For sure. Ja, sicher. But there are more Bible verses against laziness. Aber da gibt es noch mehr Schriftstellen gegen Faulheit. You can be a pastor. Und du kannst ein Pastor sein, der faul ist. Fat. Und dick. Never exercise. Und nie trainiert. No discipline. Und keine Disziplin hat. Und ist okay. But the Bible warns against laziness. Aber die Bibel warnt gegen Faulheit. Look what the Apostle Paul teaches us in 1 Corinthians chapter 9. Schau, was uns Apostel Paulus im 1. Korinther 9 sagt. Im Vers 24. Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Look what he says. Und schaut, was er sagt. Just run in such a way that you may obtain it. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Because he's talking about the Christian life, my friend. Er redet über das christliche Leben, mein Freund. Everyone who competes for the prize is temporary in everything. Er sagt, jeder, der da rennt, der möchte den ersten Preis gewinnen. So here's what Paul is saying. Und da ist, was Paulus sagt. In naturally speaking, if you want to win the race, you've got to be disciplined. Im Natürlichen geredet, wenn du den Lauf gewinnen willst, musst du diszipliniert sein. Schau. First the natural. Zuerst das Natürliche und dann bringen wir das ins Übernatürliche. Now they do it to obtain a perishable crown. Und er sagt, jene tun es, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen. É isso que nós fazemos para ganhar essa coroa. So he said, they are so disciplined to get a little medal. That's just all. Und er sagt, sie sind so diszipliniert, einfach um eine kleine Medaille zu gewinnen. We for an imperishable crown. Aber wir werden eine unvergängliche Krone gewinnen. Brings it back to himself. Und dann bringt er es zurück zu sich selber. For I run thus, not with uncertainty. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Fight not as one who beats the air. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen. Ciao. Discipline my body and bring it into subjection. Sondern ich bezwinge mein Leib und beherrsche ihn. Lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Damit ich nicht andere verkündige und selbst verwerflich werde. When Paul says, I discipline my body, und wenn Paulus sagt, ich diszipliniere mein Leib und ich bezwinge mein Leib, da ist, was er sagt. Discipline actually means to handle it roughly and to discipline it by hardship. Das Wort bezwingen hier heißt eigentlich grob behandeln, unsanft behandeln. Uma disciplina que você faz de forma rigorosa. You see, Paul was very hard to himself. Und Paulus war sehr hart mit sich selber. Wieso? Because he understood if I live a life by the principle of discipline, I will be physically disciplined and I will be spiritually disciplined. Weil er wusste, wenn ich ein Leben nach den Prinzipien der Disziplin lebe, dann werde ich natürlich diszipliniert sein und im Geistlichen diszipliniert sein. No, I love Philippians 4:13. Und wisst ihr, ich liebe Philipper 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. What's the context? Und was ist dieser Kontext? So look at verse 12. Schau in Vers 12. I know how to be abased. Denn ich verstehe mich aufs Armsein. Ich verstehe mich aber aufs Reichsein. In everything I've learned to be both full and hungry. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern. Both to be abound and to suffer need. Sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Dann mixt er in Abundancia. Then he says, I can do everything through Christ's strength. Und dann sagt er, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. So he has learned to physically be disciplined, because that also made him a spiritually disciplined person. Und das heißt also, dass er gelernt hat, körperlich diszipliniert zu sein, weil das macht ihn auch geistlich diszipliniert. Spiritualmente disciplinado. Look at 1 Corinthians 14, verse 18. Schau, was im 1. Korinther 14, 18 steht. Thank God that I speak more in tongues than all of you. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Das ist auch eine geistliche Disziplin. Disciplinado espiritualmente. He had a life of prayer. Er hatte ein Gebetsleben. A life of relationship with Jesus was intimate. Ein Leben mit Intimität mit Jesus. A life of studying and knowing the scripture. Ein Leben, wo er die Schrift studierte. His spiritual discipline was nothing else but an expression of his natural discipline. Sein geistliches Disziplin war nichts anderes als ein Ausdruck von seinem natürlichen Disziplin. You want to be a person that is spiritually disciplined, start first by being naturally disciplined. Wenn du eine Person sein möchtest, die geistlich diszipliniert ist, so fange zuerst mit dem Natürlichen an. Das ist so wichtig. Live a life of discipline. Ein Leben in Disziplin zu leben. Every area of your life. In jedem Gebiet deines Lebens. I love to be disciplined. Ich liebe es, diszipliniert zu sein. Always very disciplined. Und ich bin immer sehr diszipliniert. Because I know and I understand. Weil ich weiß und ich habe verstanden, dass ein Leben ohne Disziplin kein siegreiches Leben sein wird. Denk darüber nach und diszipliniere dich.